downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 29, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos dazu findet ihr unter facebook.com/basketmagazin und basket.de. Give me that hot sauce and them playoffs. Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns riesig auf die Playoffs, die nächste Woche schon beginnen. Ja. Bis Mittwoch läuft noch die reguläre Saison. Es sind jetzt die letzten Saisonspiele dran. Ihr wisst es sicher, der Kampf um die Standings und die letzten Playoff-Plätze ist in vollem Gange und in der heißen Phase. Dementsprechend widmen wir uns auch größtenteils so den unteren Playoff-Regionen diese Woche und sprechen aber natürlich auch über mögliche Matchups und was bei den Teams so abgeht, sozusagen ein Who's Hot, Who's Not in der Playoff-Version. Beschränken uns allerdings heute auch fast ausschließlich auf die Teams, die um die Playoffs mitspielen oder halt schon für die Playoffs qualifiziert sind. Ich denke, das ist die richtige Zeit. Über die Teams, die so viele Niederlagen sich angesammelt haben, werden wir dann in der Offseason bestimmt noch lang genug reden. Genau, wenn die Draft-Lottery kommt, dann können wir das alles nochmal besprechen und alle anderen Teams, die jetzt schon fix in den Playoffs sind, die werden wir in den nächsten Wochen eh noch genug behandeln. Ja, wir werden aber beginnen mit einer Frage zu einem Vorfall oder eine Frage, die wir auf Facebook bekommen haben, zu einem Vorfall unter der Woche, denn abseits vom Court gab es in New York in der Clubszene, ich glaube, Indiana hat gegen Brooklyn gespielt oder ja, und irgendjemand hat es gegen und die Hawks haben gegen New York gespielt, so war es. Beide Teams waren in der Stadt und Chris Copeland, Pero Antic und Thabo Sefolosha waren in eine Schlägerei, Messerstecherei, Festnahme, TMZ, Blitzlichtgewitter, wie auch immer involviert. Ja, also ist natürlich erstmal eine tragische Geschichte, dass Chris Copeland da erwischt worden ist und wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. So wie es aussieht, ist jetzt von keinem der NBA-Spieler irgendwie aktiv irgendein Beef ausgegangen. Nee. Und sind natürlich auch froh, dass da jetzt nichts Ernsthafteres passiert ist. Ist, glaube ich, schon aus dem Krankenhaus raus. Seine Frau oder Freundin wurde auch angegriffen. Recht tragische Geschichte irgendwie. Gerade weil beim anderen Incident, wo die beiden Hawks-Spieler halt von der Polizei festgenommen worden sind, in so einem klassischen Case von amerikanischer Polizeiaktion, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen, mit irgendwie 6 Polizisten, absolut unnötig, dann irgendwie die Leute festgenommen. Und da hat sich eben Thabo Sefolosha, der Wingstopper der Atlanta Hawks, dem besten Team aus dem Osten, das Bein gebrochen oder einen Knochen im Bein. Ja. Hieß erst der Knöchel. So oder so die Saison und damit auch die Playoffs sind für ihn gelaufen. Bittere Geschichte natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht sollen wir erstmal ein bisschen darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist. Oder ich habe mich zum Beispiel, meine intuitive Frage war, okay, schon krass, war um 4 Uhr nachts, dass die dann noch draußen sind. Aber in einem Statement, was die Atlanta Hawks auch released haben, wurde gesagt, ja, wir unterstützen das jetzt nicht unbedingt, aber wir verurteilen es auch nicht, weil unsere Spieler können machen, was sie wollen, solange sie dann halt am nächsten Tag fit sind und da sind. Ja, ich denke auch. Also der Podcast von Jalen Rose und Jacoby von Grantland hat das ganz gut zusammengefasst. Vielleicht hört ihr da auch nochmal rein. Jalen Rose hat da so ein bisschen aus seiner eigenen Vergangenheit erzählt und ich glaube, was wichtig ist, wenn man darüber nachdenkt, warum sind Spieler innerhalb der Saison überhaupt um 4 Uhr nachts draußen? Die haben halt einen anderen Rhythmus als wir. Also die fliegen in so eine Stadt wie New York, wenn sie da ein Spiel haben am nächsten Tag, oftmals erst um 10, 11 Uhr abends ein, dann gehst du was essen und dann willst du vielleicht noch ein bisschen vor die Tür, dann ist es automatisch 1 Uhr und ein Shootaround am nächsten Tag hast du auch nicht vor 14, 15 Uhr. Also der Rhythmus zu einem 9-to-5-Worker, wie wir das alle sind, der ist schon ein anderer. Dennoch heißt das ja nicht unbedingt, wenn man rausgeht, dass man sich bis 4, 5 Uhr morgens in Clubs rumtreiben muss. Das ist schon eine andere Geschichte. Also Copeland hat ja in seinem Statement danach auch sich direkt beim Verein, bei der Liga und so weiter und so fort entschuldigt dafür, dass er überhaupt draußen war und nicht dafür, dass er den Streit angefangen hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Jungs den Streit nicht angefangen haben. Einmal deswegen, weil es alles im Grunde Rollenspieler sind, die auf ihre Gesundheit angewiesen sind, insofern wahrscheinlich nicht scharf drauf sind, sich gerade kurz vor den Playoffs, wenn sie sich ein bisschen zeigen können, nochmal zu verletzen. Und andererseits ich meine, gerade im Fall von Antic zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich gegen irgendjemand anders in der Clubschlägerei beweisen möchte oder beweisen muss bei seiner Größe und seiner Statur. Also denke ich mal, das ist eher ein Fall davon gewesen, dass irgendwelche anderen Hitzköpfe im Club sich irgendwie selber ein bisschen beweisen wollten, ein bisschen viel getrunken haben und dann dem einen oder anderen auf den Keks gegangen sind. Es ist ja über Antic bekannt, dass er in der Offseason in seiner mazedonischen Heimat auch Vorsitzender der örtlichen Miliz ist. Nord. Wildschwein erwürgt. Aber ja, da hast du natürlich recht. Und in dem Fall, es gibt da halt dieses Video von der Festnahme. Absolut kuriose Szene. Irgendwie ja. Pero Antic, 2 Zehn-Mann, sitzt halt am Auto und redet mit dem Polizisten. Wahrscheinlich halt, ja, Jungs, ihr macht da gerade einen Fehler, ist alles okay, ist cool. Und Thabo Sefolosha wird gerade irgendwie getackelt von 4 Polizisten und bricht sich dabei das Bein, und im Hintergrund rufen seine schweizerischen, seine Entourage irgendwie, also ist ganz wild. Würdest du denn im Fall von Sefolosha sagen, dass das für die Hawks schon ein Problem darstellt? Gerade weil jetzt Demari Carroll, nehmen wir mal an, ein bisschen ins in die Glaskugel geguckt, sie würden im Conference Final gegen Cleveland spielen, das heißt, LeBron würde die ganze Zeit von Demari Carroll verteidigt werden müssen und als Backup hätte es Sefolosha nicht mehr. Ich glaube, das würde schwerer wiegen als zum Beispiel Copeland, der bei Indiana ausfallen würde. Ja, Copeland ist auch gar nicht mehr in der Rotation, hat sich da ein bisschen rausgeballert. Bei Sefolosha ist es schon nochmal was anderes, wenngleich ich sagen muss, dass Demari Carroll eigentlich definitiv ein Upgrade ist über ihn. Er hat sich als 3D-Spieler etabliert und macht dann einen sehr guten Job, aber für, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde sah genau. Man jetzt auch an den Zahlen, das Defensiv-Rating von Sefolosha ist tatsächlich das Beste im Team. Insofern macht er da an diesem Ende des Feldes noch einiges richtig und dann tut das natürlich weh, ihn jetzt nicht in den Playoffs als Spieler mit dabei zu haben. Witzige Anekdote, vielleicht auch noch Stichpunkt NBA-Spieler, die ausgehen, und kann man auch mal drüber schmunzeln. Matt Barnes wurde gefragt, ja, mittlerweile sind ja auch ungefähr $500,000 an Fees und an Fines von der League wegen allen möglichen Sachen on und an und abseits des Courts irgendwie angefallen, wie er denn gelernt hat, mit Geld umzugehen. Seine witzige Antwort: ja, ich war, als ich bei Philly Rookie war, mit Allen Iverson im Stripclub, und dann habe ich gesehen, wie der pro Nacht teilweise 30.000, 40.000 Dollar geworfen hat. Make it rain wird da eine ganz neue Bedeutung haben. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe dann einfach das so ganz dezent gemacht, habe die Hände unter meinen Tisch, unter meinen Stuhl gesetzt, habe dann immer mal ein bisschen Geldscheine, die da lagen, genommen und habe die entweder ein zweites Mal geworfen oder halt eingesteckt. Ach krass. Und dann ja, wusste aber er... Allen Iverson ist wohl pleite im Moment, ja? Ne? Ja, ja. Ach, das ich ist glaube, Allen Iverson, also ich habe mal über Allen Iverson gelesen, dass der so ein ganz kurioses Sparmodell irgendwie von seinem Manager oder Agenten hat, dass er erst an seine Kohle in 10 Jahren irgendwie drankommt, genau, also ein Großteil, so. Weil man eben wusste, dass er mit Geld nicht so richtig gut umgehen kann. Und jetzt hat er den verklagt, weil er dran kommen möchte. Ja, ja, genau. Absolut skurril. Ja, wo wir gerade über Matt Barnes und skurril sprechen, wurde nämlich direkt über Facebook auch die Frage gestellt von euch, wem wir denn dann ganz gerne, wenn wir in dieser Situation wären, also Messerstecherei offenbar natürlich nicht, aber irgendwie ein bisschen Stress im Club an unserer Seite wissen wollen, von den NBA-Spielern. Sind uns ein paar Namen eingefallen, nee, oder? Nee. Ja, ich glaube, Nene würde absolut... Nene, Pekovic, Gortat, Antic. Ja, obwohl, wenn Antic sich da ins Auto lehnt, dann... Ja, in Mazedonien vielleicht. Also ich sag mal, wenn ich mir 2 Leute aussuchen dürfte, dann wären es zu meiner linken Nene und zu meiner rechten Pekovic. Ich glaube, also dann kann dir relativ wenig passieren. Ich würde auch Nene nehmen, aber ich glaube, Pekovic hört nur Metal und ist in solchen Clubs gar nicht drin und will dann auch schnell raus und ist dann abgeneigt, sich zu prügeln. Deshalb nehme ich Ill Will... Wilson Chandler, komplett tätowiert seines Zeichens, Spieler der Denver Nuggets. Ich glaube, der ist kein netter Zeitgenosse. Wen würdest du nicht dabei haben wollen? Andrea Bagnani. Alexei Schwett. Alle von den Knicks, Mann. Jason Smith, die ganzen Lou Edmondson, die ganzen weißen Jungs bei denen. Würde ich auch nicht wollen. Der bringt mich nur in Bredouille und haut dann ab. Nee, und anscheinend auch, wenn wir wieder beim Thema Matt Barnes sind, anscheinend auch nicht Serge Ibaka, weil Matt Barnes gesagt hat, dass Ibaka trotz seiner Statur, würde man ja eigentlich denken, ja klar, den stelle ich mir auf jeden Fall zur Seite, einer der größten Fake-Tough-Guys der Liga ist angeblich. Müsste man vielleicht sogar hoffen, dass OKC dann noch mit in die Playoffs kommt, um dieses Matchup zu sehen. Bevor wir zu dem Rennen um die Playoff-Plätze kommen, vielleicht noch ein paar Updates, was die Verletzungen betrifft. Auch da beschränken wir uns jetzt hauptsächlich auf die Spieler, die bei Teams spielen, die in den Playoffs mitwirken werden. Einige Rückfälle zu verzeichnen. Besonders schmerzt aber die Verletzung von Donatas Montiunas, dem Power Forward der Houston Rockets, der sich am Rücken verletzt hat und für die Saison oder für den Rest der Saison und damit auch für die Playoffs ausfällt. Wahrscheinlich der schwerwiegendste Ausfall von den allen, oder? Ja, vielleicht. Also Montiunas auf jeden Fall. Es sei denn, bei Paul Millsap wird es noch schlimmer, der auch einer der Verletzten ist in der Liste, als es jetzt ist. Er würde für 1-2 Wochen ausfallen. Ja, Montiunas nach Patrick Beverley nimmt das dem Team nochmal weiter Tiefe, gerade was den Frontcourt angeht. Das finde ich schon ziemlich bedenklich. Wen haben wir noch aufgeschrieben? Aaron Aflalo hat sich am Trizeps verletzt. Dadurch, dass er der Backup für Wesley Matthews ist, der ohnehin schon ausfällt, wäre das, was das ganze Shooting angeht, für Portland natürlich scheiße. Und Marc Gasol und Mike Conley sollen wohl die Saison nicht mehr spielen. Also die Regular Season heißt im Grunde nur noch die nächsten 4-5 Tage, weil sie beide so ein paar mit so ein paar Sachen rumlaborieren. Aber ich denke, beide sind zur ersten Runde wieder auf dem Parkett. Ja, aber auch da ist immer die Frage, Memphis sollte natürlich versuchen, jetzt möglichst die restlichen Partien noch für sich zu entscheiden, um den zweiten Platz zu sichern, auf dem sie momentan noch sitzen, um einen potenziell schwächeren Kontrahent entgegenzustehen in den Playoffs, und in dem Fall wäre es Dallas. Aber andererseits, wie du schon richtig sagst, müsste man halt auch denken, dass du die Spieler, die du zur Verfügung hast, dann auch 100%ig fit sein sollten oder wenigstens zu 90%. Bei Aaron Aflalo ist es halt nicht nur das Shooting oder dass die Bank ohnehin schon extrem dünn ist, sondern eben auch die Verteidigung, ja. Weil er halt neben einem notorischen Torero platziert ist im Backcourt der Portland Trailblazers, wo Damian Lillard Kurven dreht, genau, Tag der offenen Tür, seine Drehtür die ganze Zeit betätigt. Ein paar erfreuliche Nachrichten noch, Paul George und Jrue Holiday sind zurück, besonders bei Paul George natürlich eine wirkliche Feel-Good-Story, oder? Ja, haben wir auch gebührend auf Facebook gefeiert, einfach schön zu sehen, das war so schrecklich, wie er sich damals in der Offseason bei dem, was war das eigentlich nochmal, so ein Shooter? Exhibition-Game. Ja, genau, so ein Exhibition-Game vom US-Team, wie er sich da ganz schlimm das Bein gebrochen hat, dass er jetzt wieder da ist und direkt ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ob das für die Indiana Pacers im Hinblick auf die Playoffs noch wichtig sein könnte, da sprechen wir nachher nochmal drüber, aber insgesamt ist erstmal schön, dass er wieder da ist als eins der größeren Gesichter der Liga, denn ich glaube, wenn Paul George 100%ig fit ist, dann gehört er schon in die oberen Ränge der Topspieler. Ja, und gerade auch mit Jrue Holiday, da können wir auch die Überleitung definitiv leisten, ist natürlich für die Pelicans super wichtig, jetzt gerade in den letzten 3 Spielen noch wirklich auf den vollen Kader zurückzugreifen. Ryan Anderson ist auch wieder mit von der Partie. Sicherlich sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt eine Stabilität findet und eventuell dann doch im letzten Run dann doch noch in die Playoffs hastet. Wir haben sie schon so ein bisschen zu früh, glaube ich, rausgenommen aus dieser Konversation, zu Unrecht, wie sich jetzt zeigt. Die Pelicans sind auf dem 8. Rang und haben auch den Tiebreaker. Für euch vielleicht nochmal, was ist der Tiebreaker? Also wenn ein Team denselben Record hat oder 2 Teams oder sogar noch mehr Teams, dann kommen bestimmte Faktoren, die entscheiden, wer dann letztendlich die höhere Position einnimmt. Direkter Vergleich zum Beispiel. Genau, das ist zuallererst der direkte Vergleich. Den konnten die Pelicans dann für sich entscheiden. Wenn das ein Unentschieden ist, dann geht es halt um Division Record, glaube ich, und so weiter und so fort. Danach Conference Record und irgendwann Home Record. Also da gibt es alle möglichen Tiebreaker. Freiwurf-Percentage, irgendwas. Aber normalerweise ist es mit dem direkten Vergleich getan. Und wie du schon sagst, den hätte OKC, oder da wäre OKC schlechter als die Pelicans. Denn die Pelicans haben, was ist es denn, 3-1 oder 2-1 bislang? Ja. Liegen sie vorne gegen OKC im direkten Vergleich. Ja, und wenn wir uns das Restprogramm angucken von OKC und von den Pelicans, dann wird das vielleicht sogar noch zum Tragen kommen. OKC spielt jetzt gegen Indiana. dann gegen Portland und dann in Minnesota und die Pelicans spielen in Houston, in Minnesota und dann gegen die San Antonio Spurs. Man würde ja bei den Pelicans sagen, naja gut, das letzte Spiel gegen San Antonio, das könnte schon entscheidend sein, beziehungsweise die haben eher das schwere Restprogramm. Nur wenn San Antonio bis dahin mit einem guten Platz gesettelt ist, kennen wir alle Greg Popovich, kann es auch durchaus sein, dass keiner der ersten 6-7 Spieler aus dem Kader der Spurs spielen will. Insofern würde sich dann das Restprogramm eher zugunsten von den Pelicans entscheiden. Wird eine spannende Kiste auf jeden Fall. Geht heute Abend direkt los mit OKC in Indiana. Ja, also OKC muss halt ein Spiel mehr gewinnen als die Pelicans. Und ich denke, wir können durchaus direkt jetzt schon sagen, dass die beiden Spiele jeweils gegen Minnesota gewonnen werden von den Teams. Sprich, in den zwei anderen Spielen muss Oklahoma City zeigen, dass sie dann doch besser sind. Meinst du, dass Houston vielleicht der Stolperstein sein könnte für die Pelicans? Oder andersherum gefragt, könnte eventuell OKC die Playoff-Hoffnung schon begraben, wenn sie heute Nacht gegen Indiana verlieren? Ich glaube, dass beide heute Nacht verlieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass OKC in Indiana verliert. Ich glaube aber auch, dass die Pelicans in Houston verlieren werden, weil für Houston die Standings auch noch nicht so klar sind, was die Matchups angeht. Deswegen werden sie das Spiel auch nicht abschenken. Dann hast du gesagt, okay, beide werden gegen Minnesota gewinnen. Das denke ich auch. Und dann entscheidet sich es eigentlich OKC gegen Portland und New Orleans Pelicans gegen San Antonio. Und da würde ich sagen, dass San Antonio bis dahin so weit durch ist und dass OKC mit Portland das schwerere Spiel vor der Brust hat, ist natürlich alles sehr stark im Konjunktiv, aber ich glaube, dass dann die Pelicans vielleicht am Ende plus dem Tiebreaker die Nase vorn haben werden. Welches Team würdest du denn lieber sehen? Einfach jetzt vom Auge her, bei mir ist es, könnt ihr vielleicht schon vorher sagen, die Pelicans. Ich würde einfach Anthony Davis, die Brow, sehr gerne mal in der Postseason sehen und bin eigentlich auch ein Fan von anderen Spielern, gerade Jrue Holiday, dass der mal wieder dabei ist. Ich glaube, wir sind uns einig, dass egal welches Team letztlich sich qualifizieren wird, dass nach 4, maximal 5 Spielen Sense ist, weil sie dann eben gegen das beste Team der Liga, gegen die Golden State Warriors antreten müssen. Was ist da deine Präferenz persönlich? Ja, ist bei mir genauso wie bei dir. Also ich würde eigentlich auch lieber New Orleans sehen. Ich hätte es richtig geil gefunden, wäre Kevin Durant fit gewesen in der ersten Runde OKC mit voller Stärke gegen Golden State mit voller Stärke zu sehen. Da das aber nicht der Fall sein wird, finde ich es auch interessanter mal zu sehen, wie Anthony Davis Playoffs spielt und wenn alle fit sind mit Ryan Anderson, mit Jrue Holiday, mit Tyreek Evans, ob New Orleans vielleicht sogar das ein oder andere Spiel gewinnen kann. Insofern würde ich mir das auch lieber angucken als eine dezimierte Mannschaft aus OKC. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Jrue Holiday, was meinst du, die letzten 2 Jahre absolut verletzungsgeplagt? Wie viele Spiele hat er absolviert? Über oder unter 90? Unter 90. Ich hätte jetzt gesagt 40 pro Saison ungefähr. Sehr gut. Ja, also ja? Er hat tatsächlich sogar noch weniger absolviert. Echt? Einmal jetzt 37, wenn das jetzt addiert wird, kommt er vielleicht auf die 40 und dann 35, hat 71 Partien bisher gemacht. Wow. Und das ist natürlich wahnsinnig wenig. Wir haben eben nochmal darüber gesprochen, was die Pelicans abgegeben haben, um Jrue Holiday, damals All-Star Point Guard der Philadelphia 76ers zum ersten Mal wirklich verheißungsvoll gestartet in die Karriere, abgegeben haben. Und das war Nerlens Noel, der Pick, und noch ein Additional First Rounder, der letztlich dann Dario Saric wurde. Beziehungsweise Elfrid Payton nochmal getradet wurde. Und das ist natürlich ein Paket für die Zukunft gerade. Die beiden Spieler als Jrue Holiday und jetzt mit der Verletzungsmiserie. Da sieht im Rückblick dieser Trade absolut grausam aus. Ja, mega unglücklich. Aber andersrum hätte er sich nicht verletzt und hätte seine Form halten können, zu der sie ihn geholt haben. Hätten vielleicht alle gesagt, du Bombentrade, Lock für jedes Jahr All-Star, wie er es damals auch war, als du schon gesagt hast, als er in Philadelphia noch gespielt hat. Ja, Verletzungen sind halt immer so ein Ding, das weißt du vorher nicht, nur halt 2 First-Rounder abzugeben, ist halt immer sehr schwierig, gerade wenn du vor potenziell tiefen Draft-Jahrgängen stehst, dann kann es immer sein, dass du danach echt schlecht aussiehst. Richten wir unseren Blick in den Osten, wo auf den Rängen 7-9 jetzt mittlerweile nur noch 3 Teams um den Einzug in die Playoffs kämpfen. Ich habe gehört, dass irgendwer gestern einen Jubelschrei verlauten hat lassen, weil er ein Altbier gewonnen hat. Mhm. Miami, ja. Offiziell nicht in der Postseason. Ja, noch nicht rechnerisch, aber es sieht verdammt schlecht aus. Ja, ne? Also sie müssten jetzt tatsächlich alle Spiele gewinnen und Boston oder Brooklyn müssten alle Spiele verlieren, vielleicht sogar beide. Das sind 3 Niederlagen zurück, ne? Genau, also alle restlichen Spiele und liegt nicht mehr in ihrer Hand. Ich glaube nicht, dass das noch realistisch ist. Dwayne Wade hat auch schon davon gesprochen, dass es sehr frustrierend sein würde für ihn. Ich glaube, das zweite Mal erst in seiner Karriere nicht in der Postseason zu sein. Wenn man sich das auch nochmal vergegenwärtigt, großartige Karriere, aber auch großartiger Job in Miami, dann immer so ein Team aufs Parkett zu stellen, ähnlich wie jetzt bei den Spurs oder auch bei Dallas. Dirk hat, glaube ich, erst einmal auch in seiner Karriere nicht in den Playoffs gestanden. Insofern. Tim Duncan noch nie. Nicht ja. In den Playoffs. Das ist Wahnsinn. Aber das war auch fies, weil die Spurs eine grausame Saison hatten, wo sie absolut getankt hatten, wo David Robinson verletzt war. Dann kriegen sie Tim Duncan und dann läuft es direkt wieder so weiter wie vorher. Ja, aber bei Miami ist schon, also ich habe ja zwischendurch auch selber nicht dran geglaubt. Wie gesagt, ich hatte ja vor der Saison gewettet, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Hätte sich jetzt Chris Bosh nicht verletzt, dann wären sie meiner Meinung nach hundertprozentig in die Playoffs gekommen. Aber denen fehlen einfach im Moment 20 und 10 plus. Wir haben eben mal kurz drüber gesprochen. Lual Deng hat sich nicht so richtig als guter Fit herausgestellt über die ganze Saison. Head tip to Tom Thibodeau. Ja, der ihn in Grund und Boden hat laufen lassen die letzten Jahre. Ja, und Dragic und Wade haben es alleine nicht schaffen können, das umzubiegen. Jetzt die letzten beiden Heimspiele verloren. Das ist dann auch zu wenig, um es noch auf Platz 8 zu schaffen. Auch Charlotte, sicherlich verkorkst, dass Charlotte es nicht mehr in die Playoff geschafft hat. Die sind rechnerisch schon raus. Detroit auch Riesenrun zwischendrin, ne? Als sie Jay Smooth entlassen hatten. Ich glaube, 10 Spiele in Folge gewonnen, dann den Reggie Jackson Trade und jetzt irgendwie wieder im Niemandsland. Ganz komische Saison. Aber richten wir vielleicht den Blick dann auf Indiana, Brooklyn und Boston. Indiana so ein bisschen außen vor, ein Spiel zurück, ist natürlich nicht unmöglich, aber ist natürlich schwierig, wenn man sich das Restprogramm anschaut, da noch ein Spiel mehr zu einzuheimsen. Boston und Brooklyn sicherlich zwei heiße Teams. Ich habe es mir aufgeschrieben. Boston 7-3 aus den letzten 10, Brooklyn seinerseits 8-2. Und da müssen wir uns dann auch gleich die Tiebreakers anschauen. Also vielleicht für euch im Hintergrund. Boston ist da in einer sehr komfortablen Situation, hat nämlich den Tiebreaker sowohl über Brooklyn als auch über Indiana. Das heißt, bei gleichem Record bleibt Boston drin. Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sie jetzt noch ein Spiel gewinnen, sie haben auch ein Spiel gegen Milwaukee zum Beispiel, dann sind sie durch. Aber lass uns doch einfach mal das Restprogramm anschauen. Also Indiana hat schon richtig hartes Brot. Wie gesagt, ich glaube, dass sie heute gegen OKC gewinnen können, aber dann sich noch gegen Washington und Memphis durchsetzen zu müssen, gesetzt den Fall, Gasol und Conley spielen beide nicht, würde das vielleicht klappen. Aber wie gesagt, du hast es gerade schon erwähnt, kein Tiebreaker gegenüber Brooklyn und Boston. Das ist schon nicht so ganz aussichtsreich. Und Brooklyn hat den Tiebreaker über Indiana. Mhm. Und das einfachste Restprogramm von allen Teams spielen nämlich in Milwaukee gegen Chicago zu Hause und dann nochmal gegen Orlando. Das Orlando-Spiel ist im Prinzip auch schon so gut wie gewonnen, im Hinblick darauf, dass Orlando jetzt sogar gegen die Knicks verliert. Und ja, insofern, wenn man da ein oder zwei Spiele eventuell für sich entscheiden kann. Also sagen wir mal, Brooklyn auf jeden Fall 2-1, vielleicht sogar 3-0, wenn es richtig gut läuft, würde ich sagen. Boston, Cleveland, Toronto, Milwaukee. 1-2. 1-2 und wenn es gut läuft bei Indiana 2-1. Würde aber trotzdem heißen, dass Boston und Brooklyn beide in den Playoffs sind. Genau. Ja. Ich denke, das kann man dann auch behaupten. Naja, je nachdem, wann ihr den Pod hört, wisst ihr schon mehr als wir. Dann ist nämlich ein Spiel schon gemacht worden mindestens. Und dann wird sich das schon ein bisschen herauskristallisiert haben. Also klar, wenn Indiana heute gegen OKC verliert, dann ist sowieso Feierabend, denke ich. Schauen wir doch mal generell in die Standings, was es da so an möglichen Partien schon gibt. Momentan sind, glaube ich, nur als Erster und Zweiter Atlanta und Cleveland absolut gesetzt. Die Gegner werden noch ermittelt. Von den ganzen Teams, über die wir gerade gesprochen haben, kann da wirklich den Atlanta oder Cleveland jemand ernsthaft das Wasser reichen? Nur Chicago, wenn sie hundertprozentig fit sind. Wenn Rose fit ist, wenn Noah fit ist, wenn sich der Frontcourt besser einspielt, als das über die ganze Saison tun konnte, dann Chicago. Ich glaube Toronto nicht, dafür ist mir die Defense zu schwach. Ich glaube Washington viel zu unbeständig. Milwaukee haben wir schon zigmal drüber gesprochen und Boston und Brooklyn sollten auch eigentlich keine großen Stolpersteine sein. Ich denke, das werden, wenn überhaupt, Atlanta, Cleveland und Chicago unter sich ausmachen. Obwohl ich eigentlich fast denke, dass Chicago da auch nicht viel mitzureden hat, was die Conference Finals angeht. Ich rühre jetzt mal in meinem imaginären Pott und mache auf diesen Druiden, der bei Asterix und Obelix die verrückten Sachen herstellt und sage, ich gucke in die Glaskugel und sage, Chicago will gar nicht Dritter werden, sondern Vierter, um nämlich gegen Atlanta zu spielen in der zweiten Runde und nicht gegen Cleveland. Mhm. Weil die Serie Vierter gegen Fünfter, vorher haben wir gedacht, das sei Toronto gegen Washington, zwei Teams, die jetzt die Saison sehr gut begonnen haben oder ganz gut begonnen und ziemlich abgebaut haben. Meinst du, das ist realistisch, dass Chicago jetzt sagt, hey gut, wir sind gar nicht mal so unzufrieden mit dem vierten Platz, spielen dann gegen Washington am Homecourt und dann gegen Atlanta? Wäre das der einfachere Weg für Chicago? Ja, steht ja im Gegensatz zu dem, was Noah gesagt hat, ne? Der meinte, ich will unbedingt gegen LeBron spielen, bla bla bla. Ein bisschen bellen vor den Playoffs gehört ja auch dazu. Ja, also ich glaube, du willst so spät wie möglich auf LeBron treffen, kann ich mir vorstellen. Gerade Chicago, die schon die ein oder andere Erfahrung in den Playoffs mit LeBron gemacht haben, denke ich, dass Atlanta der eher zusagt, vor allem dann, wenn wir drüber nachdenken, Cephalosha jetzt als Backup verletzt, Paul Millsap mit der Schulter, weiß man nicht so genau. Wenn Millsap ausfallen würde, und das wünschen wir ihm natürlich nicht, wäre das natürlich für den starken Frontcourt aus Chicago ein gefundenes Fressen. Also ja, ich würde LeBron auch dann erst spielen wollen, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, fände ich auf jeden Fall clever. Die Matchups sind, sind ganz gut. Du hast gute Verteidiger, die schnellen Spieler und die variablen Spieler dann unter Kontrolle behalten können. Würde ich mir vorstellen können. Miraculix, es liegt da, glaube ich, nicht ganz so weit von der Wahrheit entfernt. Sollen wir nach in Westen schauen? Bin ich natürlich ein bisschen verpflichtet, die Dallas Mavericks zu verteidigen, irgendwie gegen wen auch immer sie spielen werden. Mal schauen. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt von der Performance des Teams, hoffe aber auf diese nicht wirklich greifbare Playoff-Mentalität eines Rajon Rondos oder Dirk Nowitzkis. Aber wir haben eben mal darüber gesprochen, wir glauben, dass Portland vielleicht jetzt mit Dallas von den Teams am schlechtesten aufgestellt ist für die erste Runde. Ja, also New Orleans und Oklahoma City mal ausgenommen. Von allem, was da drüber steht, glaube ich auch, hat Portland die schlechtesten Karten. Dallas, die Knicks sind aus den Playoffs raus, deswegen route ich für dich mit für die Dallas Mavericks auf jeden Fall. Ich habe das gerade schon mal gesagt, wenn man sich auch so anguckt, also das ist natürlich noch mehr Glaskugel im Westen als im Osten. Da verschiebt sich's auch jeden Tag. Jeden Tag können jetzt andere Matchups entstehen. Bei mir ist so ein Ding, wenn ich mir angucke, San Antonio gestern noch auf 3, dann durch den Sieg der Clippers und Portland jetzt wieder auf 5. Ich kann mir nicht vorstellen, das habe ich jetzt schon einige Male wiederholt, dass jemand San Antonio in 10 Tagen 4-mal schlägt. Das ist so ein bisschen das, woran... Naja, oder warum ich da keine Prediction abgeben kann. Ich kann mir genauso wenig vorstellen, wenn man sich den Rekord anguckt, 37-2 zu Hause, dass jemand zu Hause Golden State schlägt. Schwierig. Die Clippers sind wieder besser drauf. Bei Memphis weiß man nicht, ob das irgendwie mit Gasol und Conley durch die kleinen nagging Injuries, die sie jetzt haben, irgendeine Auswirkung haben wird. Houston, Monty Jonas nicht dabei, Beverly nicht dabei, trotzdem vielleicht den MVP der Saison. Das wird eine ganz heiße Kiste, aber ja, wie gesagt, Portland rechne ich da schon die schlechtesten Karten aus eigentlich. Vielleicht nochmal aus der Sicht des Dallas-Fans, auch für einige Hörer sicherlich interessant. Ich hoffe, die meisten Chancen rechne ich mir bei Houston aus. Portland ist unwahrscheinlich, weil die als Vierter bleiben werden, weil sie die Division gewonnen haben. Memphis struggelt natürlich momentan ein bisschen, aber da habe ich immer noch trotzdem ziemlich Angst vor dem großen Frontcourt. Houston wäre wahrscheinlich das beste Matchup für Dallas jetzt und die Möglichkeit besteht ja noch, dass sie bis auf den zweiten Rang nach vorne springen. Das ist nur ein halbes Spiel, was sie, sogar sind punktgleich dann. Und dann würdet ihr danach in der zweiten Runde, nehmen wir mal an, gegen Houston könnte es klappen, dann würdet ihr danach, wer auch immer wahrscheinlich Clippers, San Antonio. Also ich würde auch San Antonio wieder nochmal spielen, ist halt immer cool, aber... Du hast es gerade im Vorgespräch gesagt, die Season Series war 2-2 zwischen Dallas und San Antonio. Ja, genau. Letztes Jahr in 7-Spiele-Serie, also ich glaube auch nicht, dass San Antonio groß Bock auf euch hat, ehrlich gesagt. Ja, wenn wir uns vielleicht mal Golden State angucken, die Serien, hat die Serie gegen Houston gesweept, 4-0, Portland auch gesweept, die Clippers 3-1 geschlagen, Dallas gesweept, 3-0, San Antonio 2-1 für die Spurs. sonst alles andere weggerupft. Ja. Ich sag's also, ja. Es könnte sein, dass in der nächsten Staffel von The Walking Dead nicht Manu Ginobili und Tim Duncan vorfinden oder man sie sehen wird, sondern tatsächlich wieder in den Finals. Vor allem, wenn Kawhi Leonard so weiterspielt wie in den letzten 14 Tagen. Ja. Unser gefühlter Freak of the Week, den Award, den wir diese Woche mal nicht vergeben wegen des Playoff-Specials, aber was er da abreißt. Bester Wing-Verteidiger der Liga? Ja, wer soll denn sonst in Frage kommen? Also wir können ja mal überlegen. Ja, klar, du hast einen recht rohen Michael Kidd-Gilchrist. Du hast vielleicht auch einen Jimmy Butler, der dann noch mit von der Partie ist. Klay Thompson vorher immer als Two-Way-Guard. Nee. I don't buy it, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass er so gut defensiv ist. Du könntest vielleicht dann oder müsstest LeBron James noch nennen. Wen hast du da noch? Ich wüsste nicht. Trevor Ariza? Nee. Leonard ist so unglaublich gefährlich, wenn er jetzt tatsächlich auf längere Zeit konsistent 20 Punkte im Spiel machen kann und trotzdem seine Defense beibehält, dann ist er einer der wertvollsten, wirklich wertvollsten Spieler der Liga, glaube ich. Ja, ein verbaler Airball von uns vor ein paar Wochen war zu sagen, dass wir, wenn wir uns entscheiden müssten zwischen Jimmy Butler und Kawhi Leonard, der Mann mit den Riesenhänden. Das war ja Status Quo damals. Ja. Haben wir gesagt, nee, wir würden Jimmy Butler nehmen, Jimmy Buckets. Ich finde es immer noch jetzt nicht so leicht, weil ich glaube, dass Jimmy Butler einen Max-Vertrag verdient hat. Bei so vielen Namen, die rumgeworfen werden, wer alles irgendwelche Irrsummen an Geld bekommen wird, finde ich, bei ihm habe ich echt wenig Bauchschmerzen, ihm viel Geld zu geben. Aber Kawhi Leonard, und das hat jetzt auch Tony Parker gesagt, ist es sein Team und das sieht man jetzt auch. Umso gefährlicher wird's, wenn die San Antonio Spurs in den Playoffs ins Rollen kommen. Was haben wir jetzt? Es wurde gefragt über Facebook, ob wir ein bisschen Schmutz rumwerfen können. Es wurde gesagt, übrigens auch, ich kann mich damit sehr gut identifizieren, die San Antonio Spurs werden nicht gemocht, weil die so scheiß Trikots haben. Ich liebe diese Begründung. Und ich gucke jetzt, sorry, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, aber ich muss sagen, ich stimme absolut zu, weil ich die Trikots der Spurs auch total grausam finde. In dem Sinne, Heik, du sagst, von mir hast du auf jeden Fall eine Zustimmung. Gibt es bei dir Teams, die du absolut nicht sehen kannst, nicht kannst wegen historischen wegen den Trikots oder sonst was? Auch das gerne. Alles ist willkommen. Ich mach's nicht so richtig an Trikots. Also wenn ich, ob ich ein Spiel gucke oder nicht, unabhängig vom Team jetzt, hängt bei mir viel mit dem Platz zusammen. Ob ich den Platz mag oder und die nicht. Halle? Ja, ob ich die Halle mag oder nicht, ob ich mir das Spiel gerne angucke. Da mag ich zum Beispiel San Antonio. Ich finde, der Court von San Antonio sieht ganz geil aus. Ich finde zum Beispiel, der Court von Houston sieht aus wie ein Kinderspielplatz. Da gucke ich nicht gerne zu. Atlanta ist schlimm. Atlanta ist schlimm. Mit der Orgel. Boah. Charlotte fand ich am Anfang ganz geil, finde ich jetzt grottenhässlich. Ja, sowas halt. Also klar, das wirkt schon darauf ein, ob ich jetzt ein Team gerne gucke oder nicht. Trikots, aber magst du nicht. Trikots, ja, nein, es gibt natürlich Teams, die ich sowieso hasse, Brooklyn, Boston und so weiter, Miami, aber das hat jetzt nichts mit den Trikots zu tun. Aber wenn es um die Trikots geht, dann San Antonio und Toronto, beide mit ihren Camouflage-Militärtrikots. Das ist so das abgrundtief hässlichste, glaube ich. Okay, das stimmt. Power Rankings, trikotmäßig, Sacramento ziemlich weit unten bei mir. Jo. Und Minnesota auch. Ja. Obwohl ich die alten Minnesota, diese Throwback-Dinger, die finde ich ganz geil eigentlich. Oben, Utah hat geile Trikots, auch da das Throwback. Das habe ich sogar. Denver, auch sehr cool. Das alte habe ich von Malone, habe ich im Schrank. Und ich muss sagen, seit LeBron bei Cleveland spielt, haben die abartig geile Trikots, finde ich. Auch immer diese Alternate-Jerseys. Diese blau-gelben, die sie im Opener anhatten gegen die Knicks, die sind geil. Wo nur Cavs draufsteht, genau. Die finde ich auch nicht schlecht. Ja, die hatten aber auch mal so orangene bei dem ersten Stint von LeBron da, weißt du, mit so einem Basketball über dem V von Cavs. Ja, das ist das doch, das meine ich. Ja, aber das haben die jetzt in blau und in gelb. Ach so, okay. Ja, Brooklyn Chicago ziemlich langweilig. Chicago ist ein Klassiker, Boston ist auch ein Klassiker, was Trikots angeht. Indiana? Auch underrated mit den Trikots. Die haben auch coole Alternativen. Kann es sein, dass die Clippers und Golden State am meisten in den langärmeligen Trikots spielen? Ich finde es sehr geil. Ja? Ja, ich finde es super. Also die Clippers spielen gefühlt jedes zweite Spiel in Babyblau und Golden State spielt jetzt immer öfter in diesen schwarzen, langärmeligen Dingern. Oder weiß oder gelb haben die auch komplett. Ja, ja. Ehrlich gesagt, ich bin jemand bei 2K. Man merkt, wenn man reingenördet ist, dass man ungefähr 2 Minuten braucht, bis man die Trikot-Einstellung gemacht hat. Hm. Ich spiele immer in den Longsleeves. Echt? Immer. Nee. Also ich kann das schon verstehen, weil die anderen kannst du halt abseits des Courts nicht tragen, so, ne? Aber weiß ich nicht. Ist nicht so mein Peinlich. Ding. Ja, irgendwie schon. bei mir ist es vielleicht Miami. Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine Franchise, die ist, ja. Miami? Ja. Sauber. Yes. Definitiv. Aber das ist halt historisch bedingt. Ja. Ne? Miami 2006 und dann hier die Hustaffäre und so. Ja, ja. Mag ich nicht. Wir kommen gleich zu einem witzigen Spiel. Muss ich schon mal anteasern. Da werden wir euch die meistgasteten Spieler von uns mitteilen und wir müssen raten gegenseitig, wer das ist. Bin ich echt mal gespannt, wie du da ausgesucht hast. Aber um das nochmal abzuschließen, ich mach's echt eher an Spielern fest. Ob ich ein Team mag oder nicht. Allerdings auch Kommentatoren. Wenn, ich sag mal eine Handvoll, ich habe da so 5 oder 6 Teams, wenn ich sehe, dass da dieses Heim-Kommentatorenpaar kommentiert, nehme ich sofort ein anderes Spiel. Cleveland gucke ich deswegen auch nicht gerne, muss ich sagen, einfach weil die beiden Kommentatoren eine absolute Katastrophe sind. Jeder Crossover auch. Von Kyrie Irving platzt denen gefühlt das Hemd, also das geht überhaupt nicht. Ja, Clippers ist auch schwierig, ja. OKC finde ich auch ein bisschen nervig. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da haben wir es bei den Knicks natürlich ganz gut. Also klar, Clyde kann einem auch manchmal auf die Eier gehen, das stimmt schon. Mit seinen ewigen Postin und Toastin und so vor gleichen Wortspielen. Aber wir haben unter anderem als Home-Kommentator den ESPN-Kommentator, genau. Und der ist schon allererste Sahne, muss man sagen. Der ist stark, ja. Definitiv. Da haben die Mavericks auch ein bisschen sind ein bisschen abgefallen. Mark Followill ist der Play-by-Play-Announcer, den mag ich sehr gerne, der hatte auch vorher, jetzt haben sie noch Derek Harper, einen ehemaligen Spieler, der ist Color-Commentator und dann haben sie aber jetzt noch so einen dritten, so einen jüngeren Typ, der dann halt auch immer die Interviews macht und der geht mir ein bisschen offen. Houston geht auch gar nicht. Die haben Clyde Drexler jetzt immer dabei und das hätte er wirklich bleiben lassen sollen. The Glide. Gut, kommen wir also zu unserem witzigen Spiel, den Who's to Hate Power Rankings. Die Regeln gehen wie folgt. Wir haben 5 Leute ausgewählt, die wir nicht mögen. Und die ranken wir von 5 bis von schon fünf starker Hate bis 1 maximaler Hate. Semi-Hate bis richtiger Hardcore-Hate. Okay. Wir machen es so. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, man hat die Möglichkeit, entweder sofort zu raten einen oder es gibt einen Tipp. Wenn der Tipp daneben liegt, dann okay, also wir raten gesagt. Pro Position jetzt. Du rätst meinen Platz 5, ich rate deinen und so weiter. Okay. Ich fange mal einfach mal an. Ich weiß nicht, ob dieser Spieler auf Rang 5 ist, aber ich weiß, dass er definitiv dabei ist. Andrea Bargnani. Muss ich jetzt sagen, ob er dabei ist oder ob er auf 5 ist? Ja, dann machen wir das, dass du nur sagst, ob er auf 5 ist. Nein. Ah, okay. Wer ist es? LeBron. Okay. Kurze Begründung vielleicht? Ja, auch so ein bisschen durch die, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Ja, gut. Also nach Miami und bla und Houston und hast du nicht gesehen und das kam irgendwie alles zusammen. Das heißt, um Gottes Willen nicht und wir haben ja auch das ganze Jahr immer über objektiv alles kommentiert. Um Gottes Willen nicht, dass ich LeBrons Leistung in irgendeiner Art und Weise schlechter reden würde, als sie wäre. Er ist der beste Basketballspieler der Welt. Aber das hat natürlich subjektive und persönliche Präferenzen und da gucke ich lieber anderen Spielern zu, beziehungsweise habe mehr Sympathie für andere Spieler. Also LeBron auf der 5, Semi-Hate. Ich weiß nicht, ob du meine 5 direkt errätst, deshalb gebe ich dir vielleicht einen Tipp zu Beginn. Nicht Best Friends mit LeBron. Nicht Best Friends mit LeBron. Weiß ich nicht. Kevin Love. Kevin Love? Ja, mag ich nicht. Nee? Absolut nicht. Mochte ich auch in Minnesota schon nicht. Ach krass. Ich hätte jetzt gedacht Blake Griffin oder irgendeiner Chris Paul. Sind als Kollektiv definitiv in meinem Nicht-Herzen, aber ist Kevin Love bei mir. Rang 4 bei dir. Würde ich vielleicht einen Tipp haben wollen? Ja gut, den hast du eben schon gesagt, Andrea Bargnani. Andrea Bargnani, ja. Il Mago. Ja, mehr Hate als LeBron auf jeden Fall. Bei dir? Die 4 wirst du nicht erraten können. Nee? Aber wenn du jetzt den Spieler nehmen würdest, ich sag's echt mal direkt, den man am wenigsten nicht mögen kann, den mag ich nicht. Diese Saison. Den man diese Saison am wenigsten am ehesten mögen müsste. Aber den mag ich. Steph Curry. Yes. Echt? Du Ratte, wieso ich das mag denn? Steph Curry nicht. Was? Ich liebe seine Spielweise. Ja. Aber ich finde, dass er alles zu easy nimmt. Ich mag das nicht, wenn du so, der kaut immer auf seinem Dingens rum. Und ja, wenn er ein Dreier, dann läuft er so von wegen, so, ja, hier, ich bin auf dem Spielplatz und werf Dreier und so. Ich will sehen, ich bin jetzt böse, dass der mal richtig auf die Fresse bekommt, dass der nicht ja, mehr so guck, lacht. Aber guck, das ist ja ähnlich bei mir wie bei LeBron. Wir beide feiern die Spielweise oder feiern das Spiel von den beiden Jungs, aber wir wollen trotzdem, dass sie verlieren. So. Da okay. Vielleicht dann auch meine okay. Sneaky Hate gegen die Golden State Warriors, dass ich hoffe, dass sie nicht. Ja, da hätte ich nämlich noch einen in petto, den du in deiner Liste gehabt hätte, wo ich gedacht hätte, bei Golden State, den magst du noch weniger. Aber gut. Wer ist denn mein Platz 3? Da kommst du nicht drauf. Nee? Nee. Dann brauche ich einen Tipp. Einer der schlechtesten Verteidiger der Liga auf seiner Position. Sagst mir die Position noch? Point Guard. José Calderón. Nee, stimmt. Die Beschreibung passt, aber es ist nicht Damian Lillard. Okay, magst du nicht. Nee. Krass. Spätestens seit dieser, wie er sich ins All-Star-Game reinweinen okay, wollte, ja, seit da hat er richtig verschissen bei mir. Ist so ein bisschen vielleicht dann echt wie Steph Curry. Ich wäre echt nicht drauf gekommen. Mhm. Big Shot, Junge. Cojones. Dachte, das klar, sei so dein Typ of, Type of Guy, aber gut. Charakterlich ist immer so eine Sache. Ja, bei Rang 3 kommst du bei mir tatsächlich auch nicht drauf. Ist ein Spieler, ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr noch in der Liga ist, so ein bisschen so ein Journeyman, Center, hat auch mal bei Dallas gespielt, war bei Sacramento, absolut lang und komplett untalentiert. Gefühlte 3 Minuten immer nur gespielt. Das trifft auf so viele Leute zu. Ryan Hollins habe ich schon gehasst, als er bei meinem eigenen Team gespielt hat, weil er absolut jedes Mal versucht hat, einen Fight irgendwie zu picken und absolut unfähig ist war. Ist doch so, also dass du da so ein, also so unwichtig wieder ist einfach, Ryan dass du da so ein Hate entwickeln ich glaube, es gibt nur 2 Spieler, die ich weniger mag und die kommen gleich. Okay. Aber den ersten, den wirst du definitiv wissen. Wenn du den nicht weißt, renne ich schreiend aus dem Haus raus und zünd mich an. Wer ist mein Platz 2? Ich hätte LeBron schon vorher auch wohl getippt, auch Il Mago hätte ich gewusst. Mir gehen jetzt langsam die Leute aus, die du nicht magst. Pau Gasol. Schreit zu viel. Geht nicht. Habe ich bei den Lakers schon nicht gemocht, mag ich bei den Bulls auch nicht. Na gut, dann sage ich bei mir Nummer 2 auch direkt, ist Dwayne Wade. Aus genannten Gründen Miami Heat, Husten, Freiwürfe, Drama, Trauma. Dann nehme ich das vorweg, Dwayne Wade ist mit weitem Abstand meine Nummer 1. Ich kann Dwayne Wade nicht ausstehen. Wirklich nicht. Hat auch nichts mit seiner Spielweise zu tun und überhaupt, aber Dwayne Wade ist für mich der Unsympath in Person. Trommelwirbel? Jetzt musst du deinen schwierig. Innerlichen Hass kanalisieren. Über wen hast du denn die ganze Saison so geschimpft? Also es wird es gibt ja einen Spieler, den ich auch gefühlt jeden zweiten Podcast absolut gerippt habe, den ich überhaupt nicht mag und bei dem ich hoffe, dass es nächstes Jahr kein NBA-Spieler mehr ist. Was? Nein, so schlimm hast du über keinen gehatet. Doch, hat sein Team gewechselt dieses Jahr. Ist auch da ziemlich scheiße. Wie du dich freust, ist auch da ziemlich scheiße. Weiß ich nicht, komme ich nicht drauf. Dion Waiters. Ach ja, gut, natürlich, Dion Waiters, ja. Absoluter Hate. Ja. Kann ich mir keine Sekunde angucken, mehr, Mann. Ja. Hoffe ich, dass jeder Ball daneben geht, immer, sofort. Krass. Will auch, dass ja, er gut, nie spielt. Okay, sie ist aber für dich sowieso ein rotes Tuch, ne? Könnte man sagen. Da ist er zum richtigen Team gegangen. Yes, definitiv. Ja, das waren die Power Rankings der Most Hated Players. Ja, also nimmt's uns nicht übel. Der ein oder andere wird da seinen Favorite wiederentdeckt haben, aber euch wird's ganz genauso gehen. Ihr werdet auch unsere Lieblingsspieler nicht leiden können, teilweise. Also so ist das nun mal. Bitte nimmt es mit einem Augenzwinkern. Genau. Ja, ein paar Sachen haben wir noch auf der Liste, ganz lose. Johannes Engel hat über Facebook gefragt. 2 Fragen, die wir vielleicht jetzt eben nochmal schnell besprechen ja, wait, können. Wie konnte ich da nicht drauf kommen? Da hast du tatsächlich jede Woche drüber gesprochen. Ja. Und die eine finde ich echt super interessant oder würde ich jetzt als erstes mal rausnehmen. Er hat gefragt, ob wir mal unsere Meinung geben könnten zu der These, dass in der NBA immer europäischer gespielt wird. Was damit gemeint wird, ist halt, dass, weiß ich nicht, mehr Teamplay ist, weniger ISOs, dass der ISO-Ball angeblich dann zum Sterben verurteilt sein wird. Und woran das denn liegen würde, ob es weniger Athletik gibt, ob es mehr Fundamentals geteacht werden. oder ob man vielleicht wie Ettore Messina bei den Spurs jetzt mehr europäischen Coaching-Einfluss hat. David Blatt natürlich auch aus Israel mit Euroleague-Erfahrung. Oder ob das alles nur Zufall ist. Intuitiv? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen nach einem Prototyp halt nachgemacht. Also man hat gesehen, dass der Teambasketball der San Antonio Spurs unheimlich erfolgreich gewesen ist über viele Jahre. Das haben natürlich viele Teams versucht zu kopieren. Dass die Athletik weniger geworden ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also solche Leute wie LeBron James und so, die sind so athletisch wie nie zuvor in der NBA. Klar, was sich verändert hat, ist zum Beispiel das Shooting, also dass viel mehr Dreier genommen werden als noch vorher. Das, glaube ich, ist aber nicht nur eine europäische Entwicklung, sondern einfach eine Entwicklung, dass man gemerkt hat, hey, hinter der Drei-Punkte-Linie gibt es mehr Punkte. Drei Punkte sind offensichtlich mehr wert als zwei. Ja, da sollten wir vielleicht im Spielkonzept auch mal drauf eingehen. Klar, europäischer Einfluss eben durch die vielen europäischen Spieler. Also wir haben ja gerade zum Beispiel gesagt, wie viele gute Spieler im Moment in der NBA kommen aus Europa. Die beiden Gasol-Brüder, Bagnani. Aber man muss sich die San Antonio Spurs nur mal angucken. Mit Tony Parker zum Beispiel als Finals-MVP. Gefühlter Finals-MVP. Genau, als gefühlter Finals-MVP. Ja, wirklich Finals-MVP eigentlich im letzten Jahr. Und die alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, also da sind schon viele in den letzten Jahren, sage ich mal so 8 bis 10 Jahren, hat es vielleicht angefangen mit Peja Stojakovic zum Beispiel, auch Allstars dabei gewesen sind, die dem Spiel schon ihren Stempel aufgedrückt haben. Vlade Divac, der jetzt absolut President of Basketball Operations ist. Die Galionsfigur der Sacramento Kings. Meine 2 Cent zu der Frage, also ich glaube tatsächlich, dass er mit so einer kleinen Revolution, was die Herangehensweise an das Spiel auch zusammenhängt, dass man eben sieht, dass Dreier immer wichtiger werden. Und es wird ja nicht unbedingt europäischer, nur weil mehr Dreier geworfen werden. Du hast jetzt immer noch im Prinzip ISO. James Harden, Houston Rockets, der Prototyp, gibt James Harden den Ball, dann gibt's ein Pick and Roll, dann gibt's Zug zum Korb und dann Kickout und Dreier. Kyrie auch genauso. Genau, und das ist ja jetzt nicht unbedingt europäisch, wo vorher der Ball extrem viel rumgeht. Das hast du wohl bei den Spurs, ne? Da hast du auch bestimmt einen Einfluss von Ettore Messina, von dir genannten Spielern, dass da recht früh versucht wird, in das Set reinzukommen. Das heißt, die Spurs spielen zwar schnell, schließen aber nicht schnell ab. Das heißt, du versuchst schnell den Ball über die Mittellinie zu bringen, sofort in Sets reinzukommen. Und das wird in Europa jedenfalls ja auch bei den guten Teams häufig gemacht. Was die Athletik betrifft, es wird immer amerikanisch bleiben, solange du einen Draft hast, weil du immer junge Leute hast, die absolut athletische Freaks sind, aber von den Fundamentals noch nicht ausgebildet hast. Wenn du siehst, dass sich 7 Spieler von den Kentucky Wildcats zum Draft anmelden, dann wirst du absolut sagen müssen, dass diese nicht Fundamentals an den Tag legen, wie es Euroleague-Spieler haben, die, schon 1000 Jahre auf ihrem Buckel haben an Erfahrung, sondern dass die das erstmal lernen müssen und das wird in der NBA auch weiterhin so sein. Ja, guck dir den potenziellen Rookie of the Year Andrew Wiggins an. Der hat mit Sicherheit jetzt erst über die Saison weg seine basketballerischen Qualitäten steigern können, aber er war schon vor dem Draft ein absolut athletischer Freak, deswegen mit einem hohen Potenzial und unheimlich wertvoll für das Team, was ihn gedraftet hat, beziehungsweise für die nicht, sondern für die, die ihn hinterher bekommen haben, die Minnesota Timberwolves. Aber es gibt, wie du schon sagst, mit Sicherheit europäische Spieler, die schon vom Basketballerischen weiter waren, die aber, wenn er das noch dazulernt, was die jetzt schon können, dieses athletische Potenzial nicht haben, was ihn dann schlussendlich zu einem besseren Spieler machen wird. Die 2. Frage von Johannes war, ob bezog sich nochmal auf das NCAA Final Four und auf die Trainergrößen, die 4 Trainergrößen, Coach K, Tom Izzo, Bo Ryan, John Calipari, die dann ihre Teams ins Final Four gebracht haben oder gecoacht haben und wieso die denn nicht mal in die NBA springen. Man hat das ab und zu mit jungen Coaches. Brad Stevens, der Coach von Boston, hat bei Butler gecoacht im College-Bereich, ist jetzt bei den Boston Celtics. Ob diese denn nicht mal den Sprung in die NBA machen wollen oder wieso sie es denn nicht tun? Ja, es wird ja jedes Jahr spekuliert, vor allem bei Calipari, ob er nicht in die NBA kommt oder ob er noch im College bleibt. Ich glaube, also zum einen, das hattest du auch eben in unserem Vorgespräch gesagt, es macht denen, glaube ich, Spaß, an der Basis zu arbeiten einfach, mit jungen Leuten Basketball zu lehren, wirklich. Eher wie so ein Professor als wie ein tatsächlicher Trainer. Zum anderen hast du im College einen ganz anderen Basketball. Also die Shotclock ist eine andere, die Timeouts sind eine andere, die Charaktere, die Altersstruktur, alles, was das Brimborium darum rumherum angeht, das Finanzielle ist alles was anderes. Und trotzdem darf man ja nicht vergessen, die verdienen ordentlich viel Kohle. Also es ist schon ein Job, den du kohletechnisch wahrscheinlich nicht aufgeben musst, weil du deine NBA nicht unbedingt besser stehen würdest. Allerdings stehst du klar außerhalb, wenn du jetzt bei Kentucky bist oder so, nicht so sehr im Fokus, wenn du College Coach bist. Und wie gesagt, du arbeitest halt mit 19- und 20-Jährigen zusammen und nicht unbedingt mit irgendwelchen Diven Ende 20, Anfang 30, die sowieso alles besser wissen als du selber, wo du schon eine sehr starke Persönlichkeit à la Popovic oder so sein musst. Ich glaube auch, dass es daran liegt, an dem Reiz jedes Jahr, gerade mit dieser One-and-Done-Trend, neues Spielermaterial sowohl zu rekrutieren, als auch dann eben ein bisschen diesen Rohdiamanten zu entwickeln und ein bisschen zu schleifen. Ich glaube, das reizt sehr viele dieser Coaches, gerade auch bei John Calipari, der natürlich dafür bekannt ist, dass Kentucky die Top-Highschool-Abgänger rekrutieren, um nach einem Jahr an die NBA weiter abzugeben. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ja, und zum Beispiel im Falle von Coach K, er hat sich natürlich noch das Rosinchen rausgepickt, die USA-Nationalmannschaft trainieren zu können. Insofern kriegt er dann sowieso nur die Creme de la Creme aus der NBA. Ich glaube, die fühlen sich alle schon ganz wohl da, wo sie sind. Ich denke, A, weil es ein anderer Basketball ist und B, wie du sagst, weil man eben jedes Jahr mit frischen, jungen Leuten zusammenarbeitet und die Kohle stimmt auch noch. Also dreimal warm essen können die auch pro Tag, wenn sie nicht in der NBA trainieren. Über Instagram wurden wir auch noch gefragt, wie eigentlich das PIA zustande kommt. Da machen wir jetzt eine mathematische Vorlesung die letzten 20 Minuten raus. Ist natürlich nur ein Spaß. Das PIA, das Player Efficiency Rating, das so ein bisschen versucht, die Effizienz von Spielern abseits dieser konventionellen Statistiken zu messen, ist entstanden von John Hollinger, der mittlerweile bei den Memphis Grizzlies arbeitet, damals ESPN Insider Analyst, und ist letztlich tatsächlich eine mathematische Formel. Ihr könnt euch die gerne mal über Wikipedia angucken. Das ist extrem lang, hat aber zum Ziel, Faktoren wie Spielgeschwindigkeit und Spieldauer des jeweiligen Spielers dann effektiv darstellen zu können und in der Breite vergleichbar zu machen. Du hast also einen Durchschnitts-PA in der Liga von 15 und kannst dann recht schnell sagen, wie effektiv ein Spieler ist. Hat natürlich wie viele metrische Statistiken auch Kanten oder Fehler. Das liegt daran, dass Defensivstatistik natürlich generell oder auch erweiterte Statistik nicht unbedingt vorkommen, in den Faktoren, die jetzt damit Einfluss bekommen, sprich mit Punkten, Assists, Steals und so. Da sind wir mittlerweile weiter, dass wir andere Statistiken haben, die wirklich den Wert eines Spielers ausmachen. Aber als Ergänzung zu den herkömmlichen Statistiken sicherlich gut. Ich suche jetzt gerade die von dieser Saison, wer den gerade führt. Hast du das vielleicht offen? Also ich würde wetten, dass Russell Westbrook auf Platz 2 ist und Anthony Davis auf Platz 2. Ja genau, Anthony Davis hätte ich auch gesagt. Ich gucke jetzt gerade mal. Wo haben wir es denn? Ich habe leider mir die anderen Fragen gerade nicht aufgeschrieben. Werden wir auf euch zurückkommen nochmal, die bei Instagram gestellt worden sind? Da ist es. Anthony Davis 30,8 PIA. Wahnsinn. Ja. Russell Westbrook 28,5, Steph Curry, James Harden, Chris Paul, LeBron James, Boogie, Aldridge. Ohnehin 30,8. Ohnehin eine historische Saison. Stephen Curry hat gerade seinen eigenen Rekord gebrochen für 3 in einer Saison. Trifft 3,3 oder so pro Spiel bei knapp 8 Attempts, 43% oder sowas, historisch. James Harden, noch nie hat jemand, glaube ich, über 200 Dreier verwandelt und über 700 Freiwürfe verwandelt. Mhm. Sieht man schon, dass einige Rekorde purzeln. Ja, echt Wahnsinn. Anthony Davis mit 30,8 PIA. Und wenn es, wie wir gerade gesagt haben, eventuell die Pelicans in die Playoffs schaffen, welchen Platz im MVP-Ranking von dir wird er dann belegen dieses Jahr? Das ist schwer. Ich glaube, wäre er unter den Top 5? Ja. Ja, ne? Dann würde er Russell Westbrook ausstechen. Also Curry, Harden, LeBron, Paul, Anthony Davis und dann erst Russell Westbrook. Warum Westbrook so spät? Wegen der Anzahl der Spiele? Ja. Hat Davis auch ein paar verpasst, aber ich glaube nicht so viele. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, ist super schwer. Ein bisschen hat natürlich die Effizienz geleidet. Bei so einer hohen Usage Rate ist das natürlich auch klar, weil Westbrook mit den Turnovern hätte er vielleicht noch ein bisschen besser auf weiß ich nicht, Mitspieler. Ja gut, wenn du ein Triple-Double-Average machst du das ja eigentlich schon. Ich weiß nicht, ist einfach ein Gut-Feeling. Anthony Davis wahnsinnig effizient, wie man ja dann in den Ratings schon sieht. Ich glaube, die Zeit reicht nicht mehr, aber ich wollte jetzt eben gleich eigentlich nochmal nachgucken, wie viele Spieler tatsächlich schon mal ein Player-Efficiency-Rating über 30 halt hatten. Ich kann mir vorstellen, dass das in den letzten 10 Jahren, weiß ich nicht, mit zwei Händen auf jeden Fall bemessen LeBron werden kann. LeBron wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wer noch. Ich gucke es jetzt gleich mal nach. Sonst wird mir auch keiner einfallen. Gibt es Dinge, die dich zum Lachen oder zum Schmunzeln gebracht haben diese Woche? Nö, eigentlich nicht. Ich freue mich auf Playoff-Fouls. Ja. Ja, das stimmt. Da freue ich mich drauf. Es wurde auch einmal gesagt, ja, übrigens, wenn James Harden immer zur Linie zieht und ohnehin gefoult wird, wieso haust du ihn dann nicht einfach mal um? Ich möchte natürlich jetzt nicht dazu aufrufen, irgendwelche Leute runterzuhacken, aber ich frage mich das tatsächlich häufiger mal. Wenn du einen Foul hast, wieso lohnt es sich dann nicht einfach mal, gerade in den Playoffs? Also. Genau dafür sind doch diese, wen hast du gerade erwähnt, Ryan Hollins? Genau dafür sind doch diese Jungs da. Bring sie von der Bank für 5 Minuten. In den 5 Minuten hol dir 3 Fouls ab und 1 härter als das andere. Von mir aus auch ein Flagrant, damit sich der Gegenspieler überlegt, nochmal zum Korb zu ziehen. Aber ja, in den Playoffs wird das, was die Härte angeht, hoffentlich ein ganz anderer Basketball wieder werden. Ich denke, wenn ich so drüber nachdenke, so Rivalitäten, also sowas wie früher Boston, New York oder so, ich glaube, da sind, was so das Hate-Potenzial und so die rüden Fouls angeht, Clippers gegen Warriors, glaube ich, im Moment das, wo ich denke, Bogut, Griffin, DeAndre Jordan, Draymond Green, da könnten ordentlich Ellbogen fliegen. Ich habe es gerade mal rausgesucht. Anthony Davis derzeit auf Platz 17 des All-Times PERs ever. Und da hast du halt, weiß ich nicht, 3 Will Chamberlain-Saisons, ein paar LeBron-Saisons und ein paar Michael Jordan. Das war's. Unter den Top 20 ever. Guck mal, von den Big Men, Will Chamberlain, David Robinson, Shaq und dann er. Platz 5. Das ist schon die Creme de la Creme de la Creme. Ja. Wow. Und was dritten Jahr? Das macht Angst. Ja, definitiv. Für die Zukunft. Gut, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch, genau. Viel Regular Season ist nicht mehr. Stellt weiter Fragen für den nächsten Pod in den nächsten Tagen. Dann rücken die Playoffs immer näher und dann beschäftigen wir uns ausgiebig damit, wenn das Playoff-Picture schon ein bisschen ausgereifter ist, wer denn in der ersten Runde aufeinander trifft. Und dann freuen wir uns alle auf spannende Serien. Bis dahin, from downtown. Reingehauen.